Und plötzlich kam Leben in die Bude, wie wir alle fanden. Nach langen Wintermonaten packten wir unsere Klamotten und fassten Sanitätsreserve, LKW-weise Medikamente und Verbandszeug und das komplette Kriegs-OP. Und kurz darauf gab es auch die berüchtigte Urlaubssperre. Unsere Einheit lag fest und ganz offenbar auf dem Sprung. Später wurde das zur Routine, aber damals, im Frühjahr 1940, war das ja noch etwas ganz Neues.